Willkommen bei A, der Kurzform von Ach. Wir haben 10 interessante Hinweise auf eine interessante historische Person, die es zu erraten gilt. Mogesalmebit Ashi. Rats aris Achis shemoklebuli forma. Chuen guaqs ati minishnebat kwentvis, rata gamoitsnot erti saintereso persona, romelits tsotskhali agar aris. Das war Georgisch. Das waren jetzt schon alle 10 Hinweise? Nein, das klingt, als hätten ein paar georgische Terroristen unseren Kanal gekapert und würden hier so ihre Forderungen vorlesen. Das ist echt ziemlich assi, dass du die gleich mit Terrorismus hier gleichsetzt. Das stimmt. Das war aber in Wirklichkeit von der Gwanza, ich hoffe, den Namen spricht man so richtig aus. Und dieses Audioschnipsel bzw. den Einsprecher hat uns der liebe Marek, ein Zuhörer von uns, zukommen lassen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, ich nehme das zurück. Es war nicht so gemeint. Ich sag nur, darf ich jetzt euch endlich mal die 10 Hinweise vorlesen, die mir René geschickt hat? Oh, welcher René denn? Das ist eine Frage, auf die du antworten solltest, Jürgen. Jürgen? Hallo? Bitte, diese Stelle müssen wir drin lassen. Das ist das beste Timing ever. Oh. Ich glaube, der Kollege Kraus war mal kurzzeitig weg, kann es sein? Die Frage ist, ob er uns jetzt gerade überhaupt noch hört. Oder ich lese hier was Tolles vor. Die wunderliche Gasterei. Ein Märchen der Gebrüder Grimm. Auf eine Zeit lebte eine Blutwurst und eine Leberwurst in Freundschaft. What? Und die Blutwurst bat die Leberwurst zu Gast. Ist es jetzt gerade dein Ernst? Wie es Essenszeit war, ging die Leberwurst auch ganz vergnügt zu der Blutwurst. Als sie aber in die Haustüre trat, sah sie allerlei wunderliche Dinge. Auf jeder Stiege der Treppe, deren viele waren, immer etwas anderes. Da war etwa ein Besen und eine Schippe, die sich miteinander schlugen. Dann ein Affe mit einer großen Wunde am Kopf und dergleichen mehr. Die Leberwurst war ganz erschrocken und bestürzt darüber, doch nahm sich ein Herz. Ah, er ruft neu an. Hallo? Hallo. Hallo. Ich hab jetzt hier nochmal alles wild umgesteckt, jetzt tut's gerade. Jetzt habe ich gerade wieder Kabelverbindung. Nehmt ihr noch auf? Ja, natürlich. Super. Ja, ist doch okay. Dann habt ihr mir eine Antwort auf meine Frage gegeben? Ja, mehrfach. Ja, das ist so lang her, dass ich mich nicht mehr erinnern kann, was die Frage war. Erstens. Ich wurde am 9. März 1934 als Sohn einer Bauernfamilie im Dorf Kluschino bei Kschatzk geboren. Wo ist Kschatz? Das klingt ein bisschen wie Kamtschatka, was ich finde einen fantastischen Wortlaut hat. Und vor allem hast du hinten noch das K verschluckt, da ist hinten noch ein K. Kschatzk. Kschatzk. Ich glaube, es ist wichtig. Klingt erstmal halt falsch, ne? Sonst ist es Nachbarort wahrscheinlich. Genau. Naja, aber klingt jetzt schon eher so ein bisschen entweder Osteuropa oder tatsächlich noch weiter gen Osten. So Ukraine oder sowas. Ich glaube, Hinweis Nummer 2 könnte deinen Verdacht entweder zerstreuen oder bestärken. Am 12. Oktober 1941 wurde mein Dorf durch deutsche Soldaten besetzt. Meine Geschwister Valentin und Soja wurden im Februar 1943 zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Ich weiß, es ist überhaupt nicht witzig, aber Soja. Sie kehrten glücklicherweise nach dem Krieg wieder zurück. So, jetzt darfst du hier dumme Witze reißen, Dominik. Ja, okay. Ach so, das war schon der ganze Witz. Nein, also ich bin einfach nur einigermaßen, wie schreibt man Soja? Mit S-O-J-A vermute ich. So wie Sonja, nur ohne N. Mach mal. Also wie Soja. Genau. Aber klingt verdächtig nach Sowjetunion. Klingt verdächtig. Warte mal, ich habe noch einen Hinweis Nummer 3, der wird vielleicht noch verdächtiger. Ich absolvierte an einem Vorort von Moskau eine 2-jährige Ausbildung an einer Handwerkerschule, die ich 1951 mit der Facharbeiterprüfung als Gießer abschloss und studierte am Industrietechnikum in Saratow. Diese schloss ich dort 1955 mit einem Diplom als Gießereitechniker ab. Ich glaube, in dem Satz hat irgendein Wort gefehlt, aber das macht nichts. Ich glaube, ihr habt mich verstanden. Ja. Gießereifachtechniker? Eigentlich kann ich behaupten, dass ich dieses Wort schon niemals gehört hätte. Ja, eigentlich auch ohne Fach, aber ich glaube, das macht jetzt nicht den entscheidenden Unterschied. Also, keine Ahnung. Stalin? Quatsch, war nur ein Witz. Hinweis Nummer 4. 1957 heirate ich am 7. November die Ärztin Valentina Ivanovna Gorjatschowa, mit der ich die beiden wunderbaren Töchter Jelena und Galina bekam. Das ist ein wildes Name-Dropping hier. Oh, ich glaube, ich weiß es. An den Namen der Kinder hast du jetzt erkannt? Nee, anhand der Frau. Anhand der Frau? Ja. Wofür ist die denn bekannt? Nee, seine Frau zu sein. Nein, ja, tatsächlich. Also für mich ja, weil es gibt eine Musikgruppe. Oder besser, es gibt einen Musiker, der hat den Künstlernamen der Tante Renate. Und auf dessen Konzert habe ich mir eine Platte von Yuri Gagarin gekauft. Das ist eine Musikgruppe. Und ich glaube, es geht aber nicht um die Musikgruppe, sondern um den echten Yuri Gagarin. Es wäre auch lustig, wenn es um die Musikgruppe gehen würde. Ja, die also kennt nämlich wahrscheinlich einfach niemand, der hier gerade zuhört. Hier steht nur Yuri Gagarin, also ich kann es nicht zweifelsfrei beurteilen. Oh, na gut. Ja, tada! Philipp. Philipp hat es mal wieder gelöst. Der Philipp ist echt. Ich habe mir neulich die Liste komplettiert und der Kollege Weißmann ist einfach unaufhaltsam. Aber ich habe echt das Gefühl, ich stolpe immer nur über irgendwelche Sachen. Wie jetzt sowas. Wisst ihr, warum ich das jetzt gewusst habe? Weil ich nämlich mir, nachdem ich mir diese CD gekauft habe und gehört habe, gedacht so, Yuri Gagarin war im Osten so eine Riesennummer und für Westdeutschland? Naja, was hat es denn eigentlich mit dem so auf sich? Und habe angefangen, einfach dessen Wikipedia-Artikel zu lesen und halt mehr mich ein bisschen mit der Person zu beschäftigen. Ja, aber Philipp, das habe ich ja auch schon mit 1 Million Menschen getan, aber ich merke mir das halt keine 3 Minuten. Ja. So, ich weiß, das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Aber das verstehe ich auch gar nicht so recht, weil manche Sachen merke ich mir auf Teufel komm raus nicht. Ich bin ein furchtbar schlechter Auswendiglerner. Aber irgendwelche Fakten, die mich irgendwie berühren oder irgendwas, das bleibt dann alles ewig hängen. So wie Drucker-Tinte an den Händen. Das bleibt auch ziemlich ewig hängen, habe ich jetzt festgestellt. Das stimmt. Fünftens. Ebenfalls Ende der 50er Jahre wurde ich Mitglied der KPDSU. Sechstens. Nach dem 12. April 1961 kannte die ganze Welt meinen Namen und später wurde sogar nach mir in der Sowjetunion eine Stadt benannt. Welche Stadt war das? Ja, entweder Yuri oder Gagarin wahrscheinlich. Vielleicht sogar Yuri Gagarin. Man weiß es nicht. Aber du weißt es nicht. Nein, ich habe das doch nicht nachrecherchiert. Ich muss mich doch darauf verlassen, dass ich hier Qualitätsarbeit geliefert bekomme. Das ist, glaube ich, die Stadt, die du vorhin genannt hast. Welche? Yuri Gagarin? Gschatsk? Ja, ich glaube, die haben sie die dann umbenannt. War das dein Spitzname oder was? Nee, die Stadt. Gschatsk. Keine Ahnung. Oh, so. Nee, ich glaube, die haben tatsächlich die Stadt, aus der er herkommt, dann danach nach ihm benannt. Ja, aber wie heißt sie denn jetzt genau? Yuri oder Gagarin? Ach so, Gagarin, sorry. Sie heißt Gagarin und es war früher Smolensk. Also du kannst uns hier keinen Bären aufbinden, Philipp. Echt? Okay, na gut. Ja, steht da. Ja, dann habe ich mich vertan. Kann ja leicht sein. Ich habe mich vertan. Endlich hat sich der Philipp mal geirrt. Ja, du, ich irre mich die ganze Zeit, fällt bloß nicht auf. Siebtens. Mein Beruf zu der Zeit war Oberleutnant der Luftstreitkräfte. Ja, ne? Also das ist ja fast naheliegend, ne? Das ist ja auch, dass die Weltraumfahrenden dann mit Ausnahme von Einzelpersonen ja ganz oft schon dem Militär angehören, auch in den USA. Ja, ja. Ich glaube auch, nach Hinweis Nummer 6 wäre eigentlich die Richtung schon relativ klar. Selbst ihr Idioten hättest. Wow! Ich wollte eigentlich sagen, selbst du, Dominik, hättest es danach wissen müssen. Achten. Weit gefehlt. In der Sowjetunion wurde nach meinem Tod am 27. März 1968 Staatstrauer ausgerufen. In der Geschichte der Sowjetunion gab es Staatstrauer zuvor nur für verstorbene Staatsoberhäupter. Makes sense. Neuntens. Ein Krater auf der Mondrückseite wurde nach mir benannt. Ebenso ein Asteroid. Also das mit dem Asteroid zieht sich durch, oder? Ja, da kriegt wirklich jeder einen. Aber Mondkrater finde ich cool. Dann vor allem auf der Rückseite. Das ist so, was haben wir denn noch? Was können wir dem noch geben? Ah, da hinten ist noch so einer. Da hinten im Schatten, den kleinen, den will sonst keiner. Der gute Parkplatz. Juri. So, und dann hätte ich noch zehntens. An dem bereits genannten Datum, 12. April 1961, war ich mit dem Raumschiff Vostok 1 der erste Mensch im All und umkreiste die Erde in 108 Minuten. Mein Name ist Juri Gagarin. Ein Kosmonaut. Hier gibt es noch ein schönes Trivia, aber darüber haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, sogar schon mal geredet. Ich erzähle es euch trotzdem. Unmittelbar vor seinem Raumflug musste sich Gagarin erleichtern und tat dies am Hinterreifen des Transportbusses. Diese Pinkelpause wird seitdem auf dem Weg zur Startrampe aus Tradition von allen russischen Kosmonauten eingehalten. Stimmt, das hatten wir doch in der Folge über die Ausscheidungen, oder? Ich glaube auch, dass wir das schon mal irgendwie hatten irgendwann. Ja. Aber das ist eine sehr schöne Geschichte, die kann man ruhig auch zweimal erzählen. So, vielen Dank, René at Podcast-Tipps. Der hat sich übrigens beschwert, dass wir seinen Künstlernamen enttarnt haben quasi, also sein alter Ego. Investigativjournalismus bei A. Ja, wie krass ich das geschlussfolgert habe, das war mir gar nicht so bewusst. Aber ja, offensichtlich ist René derjenige hinter Podcast-Tipps. Das ist schön, dass es ihm nicht passt, dass du es getan hast und du es dann nochmal weiter twittst. Ja. @podcasttipps auf Twitter und eigentlich ist es René hinten mit so einem, weißt schon, Akzent. Ja. Klarname, E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer, außerdem hier die Handynummer. Danke, René. Vielen Dank. Boah, wenn das kein Einspieler war, dann war das ein wunderschönes Geräuschdesign gerade live. Das war nicht eingespielt. Das toll. Nee, das war richtig, richtig gut. Und was macht ihr heute noch? Ja, ich lese mir jetzt mal durch, was der Unterschied zwischen einem Spationaut und einem Vyamanaut ist. Einem was? Und ein Targonaut. Also ein Spationaut ist ein französischer Weltraumfahrer und ein Vyamanaut ist ein indischer, wahrscheinlich spreche ich das völlig falsch aus, Raumfahrer. Darf da jetzt wirklich jeder Leute einfach so ins All schießen? Die Inder haben doch gerade irgendwas total verhunzt, oder? Ja, denen ist halt die eine Kapsel kaputt gegangen. Ja, das kann ja mal passieren. Nicht so schön. Ja, Gott, aber ich wollte sagen, was hier USA und Sowjetunion schon hochgeballert hat und ja, kann ja mal was schief gehen. Naja. Na dann, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss.